aus den Schlachterstudios in Bremen-Mitte. And you're listening to Energy. Hit Music Only. Der Energy Bremen Mastermix. Der Clubmix im Radio. Mit DJ Percy. Hard core vibes that I run things. Hard I'm gonna be dropping. Mm-hmm. Warm-up für euer Wochenende mit DJ Percy. You think you got it all worked out, but you

Studios in Bremen Mitte. And you're listening to Energy. Hit Music Only. Energy. Der Energy Bremen Mastermix, der Clubmix im Radio mit DJ Percy. Auf Polaroid, bleiben on the low wie Burner Boy. Gedanken und Sinne sind so betäubt, denn ja auch Lucifer ist unser Freund. Ich weiß ganz genau, wonach du gerade so. Ja, du und ich kennen keine Tabus. Nein, zu viel von dem Rausch, zu viel von dem Gut. Ja, ganz egal, nimm noch einen zu. Ey, bist du bereit? Nur wir zwei, völlig heiß. Weißer Wein. Wir sind frei, vergiss die Zeit. Alles hier im Traum, denken nicht an morgen, ey. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. Das Leben will ein Ausgeben und das wollen wir sehen. Bin mir sicher, dass keiner von uns heute stirbt. Ja, alles hier im Traum, denken nicht an morgen, ey. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. Das Leben will ein Ausgeben und das wollen wir sehen. Bin mir sicher, dass keiner von uns heute schläft. Ey, im Portemonnaie hab ich was gegen unsere Sorgen. Ey, im Portemonnaie hab ich was gegen unsere Sorgen. Ey, im Portemonnaie hab ich was gegen unsere Sorgen. Ey, kein GPS, keiner kann uns sorten. Du bist meine Vertigo. Wir beide sind wie Gin and Juice. Frage dich, was willst du tun? Sag mir, egal was, ist gut. Wir haben noch nicht alles gesehen. Nein, nimm meine Hand, lass uns gehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Bist du bereit? Nur wir zwei. Völlig heiß. Weißer Wein. Wir sind frei. Vergiss die Zeit. Alles hier im Traum, denken nicht an morgen, ey. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. Das Leben will ein Ausgeben und das wollen wir sehen. Bin mir sicher, dass keiner von uns heute stirbt. Ja, alles hier im Traum, denken nicht an morgen, ey. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs. Das Leben will ein Ausgeben und das wollen wir sehen. Bin mir sicher, dass keiner von uns heute stirbt. Bitch, better have my money. Gotcha, tell me where under. Bitch, better have my money. Please don't call me on my bluff. Pay me what you want. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Bitch, better have my money. Money, money, money, money, money. Bitch, better have my is a time. Tell me where you at. From the front to the back. Thank you. DJs in the Mix. Der Energy Bremen Mastermix mit DJ Percy. La la la la la.

type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. White, tie, tie, tie, tie, tie. Black, don't tie, tie, tie, tie. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your affirmative and plan yet. It's your affirmative and plan yet. If you got a big, let me search it. To find out how hard I gotta work it. It's your affirmative. DJs hört ihr bei uns. Der Energy Bremen Mastermix mit DJ Percy. Thank you. Energy Bremen Master Mix. Das Party Warm-Up für euer Wochenende mit DJ Percy. Im Radio mit DJ Percy. We'll be right back. I got the feeling. this is how we do it. In my neck and my ears and my motherfucking chains. I just wanna Warm-up für euer Wochenende mit DJ Percy. My career about to blast like bubbly. I'm not waiting for her to say she love me. I can tell she fuck with me, man, trust me. I got a 10-year-old mix till like fuzzy. 325 on the dashboard. Riding a Porsche, rocking Tom Ford. How about I burn this new Christian Dior? I took the jet to the New York store. She lick while I'm driving, I'm standing the floor. I took it on track, now I'm riding this board. This thing is feeling, you never my boy. I can't come to the good, I pull a decoy. Poppin' and raging, the SGR still live at the range. I want her, she wanted the same. And above same time, both better they came. Keep me a vibe, can't keep me contained. No, I keep me some balls, always keep me in training. Got a logo on the back of my brain. Don't ask me what the fuck am I thinking. Buying that Louis and Christian Dior. I took the jet to the New York store. Park at the regular.